Und sie kamen an das andere Ufer des Sees in das Land der Gerasener. Und als er aus dem Schiffe ausstieg, trat ihm alsbald von den Gräbern her ein Mensch entgegen mit einem unreinen Geist, der seinen Aufenthalt unter den Gräbern hatte und den niemand selbst mit Fesseln zu binden vermochte, denn oft war er mit Fuß- und Handfesseln gebunden worden und hatte die Handfesseln zerrissen und die Fußfesseln zerbrochen und niemand vermochte ihn zu bändigen und alle Zeit bei Nacht und Tag war er unter den Gräbern und in den Bergen und schrie und zerschlug sich selbst mit Steinen. Und da er Jesus von Weitem sah, lief er und warf sich vor ihm nieder und schrie laut, was willst du von mir, Jesus, du Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Er sagte nämlich zu ihm, gehe aus, du unreiner Geist, von dem Menschen. Und er fragte ihn, wie heißt du? Und er sagt zu ihm, Legion heiße ich, denn wir sind viele. Und er bat ihn dringend, dass er sie nicht aus dem Lande schicke. Es war aber daselbst am Berge eine große Schweineherde auf der Weide, und sie baten ihn, sende uns in die Schweine, dass wir in sie fahren. Und er gestattete es ihnen, und die unreinen Geister fuhren aus und fuhren in die Schweine, und die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See, wohl 2000, und sie ertranken im See. Und ihre Hirten flohen und berichteten es in der Stadt und in den Höfen, und sie kamen zu sehen, was geschehen war. Und sie kommen zu Jesus und schauen den Dämonischen da sitzen, bekleidet und vernünftig, der die Legion gehabt hatte, und sie fürchteten sich. Und die, welche zugesehen hatten, erzählten ihnen, was dem Dämonischen begegnet war, und das von den Schweinen. Und sie fingen an ihn zu bitten, dass er ihr Gebiet verlasse. Und da er in das Schiff stieg, bat ihn, der dämonisch gewesen war, dass er ihn begleiten dürfe. Und er ließ ihn nicht zu, sondern sagt zu ihm, gehe heim zu den Deinen und verkünde ihnen, wie Großes der Herr an dir getan und sich deiner erbarmt hat. Und er ging hin und fing an in der Dekapolis zu verkünden, wie Großes ihm Jesus getan, und alles verwunderte sich. Und als Jesus wieder zu Schiff auf das andere Ufer gekommen war, versammelte sich eine große Menge zu ihm, und er war am See. Und es kommt einer von den Synagogenvorstehern, mit Namen Jairus, und wie er ihn erblickte, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn mit vielen Worten, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komm doch und lege ihr die Hände auf, dass sie gerettet werde und lebe. Und er ging mit ihm hin, und es folgte ihm eine große Menge, und sie drängten ihn. Und eine Frau, die 12 Jahre den Blutfluss hatte und vieles von vielen Ärzten erlitten und ihr ganzes Vermögen daran gewendet hatte, ohne einen Nutzen zu haben, vielmehr war es nur schlechter mit ihr geworden, da sie von Jesus gehört, kam sie unter der Menge und berührte ihn von hinten am Kleid, denn sie sagte, wenn ich nur seine Kleider anrühre, werde ich gesund werden. Und alsbald vertrocknete ihre Blutquelle, und sie fühlte im Körper, dass sie von ihrer Plage geheilt war. Und alsbald nahm Jesus an sich wahr, dass die Kraft von ihm ausgegangen, und wendete sich um in der Menge und sagte, wer hat meine Kleider angerührt? Und seine Jünger sagten zu ihm, du siehst ja, wie das Volk dich drängt, und sagst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die es getan. Die Frau aber, erschrocken und zitternd, im Bewusstsein dessen, was ihr widerfahren, kam und fiel vor ihm nieder und sagte ihm die volle Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, gehe hin im Frieden und sei genesen von deiner Plage. Wie er noch sprach, kommen sie von dem Synagogenvorsteher mit der Botschaft, deine Tochter ist gestorben. Was bemühst du noch den Meister? Jesus aber achtete nicht auf die Rede und sagte zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er ließ niemand mit sich hineingehen außer Petrus und Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers, und er vernimmt den Lärm und ihr Weinen und lautes Wehklagen. Und er trat ein und sagt zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie verlachten ihn. Er aber, nachdem er alle herausgetrieben, nimmt den Vater des Kindes und die Mutter und seine Begleiter und geht hinein, wo das Kind war. Und er fasste das Kind an der Hand und sagt zu ihr, Talita Kumi, das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, wache auf, und alsbald stand das Mädchen auf und wandelte, denn sie war 12 Jahre alt. Und alsbald wurden sie hoch bestürzt. Und er befahl ihnen dringend an, dass es niemand erfahren solle, und sagte, man solle ihr zu essen geben.